In der TV-Jirka fand am 5. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Veranstaltung zur Verleihung der staatlichen akademischen Titel und Grade an die Intellektuellen statt. Nach der Übermittlung des Beschlusses des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade bekamen der Dekan der Kim Il-sung-Universität Park Hak-chul und weitere 7 Personen den Titel des korrespondierenden Akademie-Mitgliedes, 19 Personen den akademischen Titel des Professors, der Lehrstuhlleiter der Technischen Universität Kim Tsek-yum-deson, der Abteilungsleiter der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Kim Su-chan und weitere den akademischen Grad des Doktors A, 126 Personen den akademischen Titel des Vizeprofessors und 807 Personen den akademischen Grad des Doktors B verliehen.